Strukturen. Übung 12. Hören Sie. Welche trennbaren Verben hören Sie? Schreiben Sie die Verben im Infinitiv auf. Ich möchte gerne nach Athen reisen. Ah, Sie bereiten eine Reise nach Athen vor. Ja. Können Sie in Athen das Hotel Olympia anrufen? Ja, ich rufe dort an. Ich sehe die Vorwahl nach. Oh, danke. Sehr nett. So, schreiben Sie auf. Ja, bitte. 0030 189 4321. Gut, ich wiederhole. 0030 189 4321. Ich reserviere für Sie ein Einzelzimmer und rufe Sie dann zurück. Danke sehr. Gern geschehen.